Nacht vorbei. Gedanken schleichen durch die Straßen und ich fühle mich wieder so allein. Stell mir vor, bei dir zu sein. Was war los in jener Nacht? Der Schmerz hat mich fast umgebracht. Deine Zeilen hab ich gelesen. Du schreibst, das wär's gewesen. Wir wollten uns nie verlieren. Nie sollte uns das passieren. Ich lieb dich immer. Ich hab dich total geliebt.